Was erzählt man hier so? Ich bin irgendwie fehl am Platz, oder? Ich bin so, glaub, der Älteste hier, oder? Nee, ein paar sind älter als ich. Ich bin fast schon paranoid. Ich bilde mir schon fast Sachen ein. Manchmal denke ich, die Sachen, die ich sehe und höre, sind nur da, um mich zu ärgern. Und um mich wieder runterzukriegen, also runterzuholen, mache ich das, was ihr alle auch macht. Aber nie in der Öffentlichkeit zugeben würdet. Das ist aber kein Zufall, dass jetzt die Aufnahme läuft, weil wir haben uns verabredet. Was ist denn alles Zufall? Ein Ereignis, das ohne Ursache passiert? Das gibt's nicht. Und hier hätten wir es mit komplexen Ereignissen zu tun, die so aussehen, als wären sie zufällig. Das Einzige, was überhaupt ohne Ursache geschehen sein könnte, der Tag ohne gestern. Wir tanzen im Viereck.

jeden Tag mache, ist halt Musik. Ich habe da auch schon ein paar Leute gesehen, die das auch machen, aber halt natürlich nicht so gut wie ich. Manche Leute haten, aber auch viele feiern das halt. Das ist das Ding. Weißt du, ich finde die Welt so schöner, ne? Wenn ich bereit bin. Chillt doch aus, so muss es ja auch sein eigentlich. Weed rauchen, saufen, stabil. Also ich kiff jeden Tag, stabil. So ist auch krass, stabil. Weed rauchen, saufen, Bitches. Skinny tip pop pop and a poop poop poop boom. Skia. Schluss jetzt hier mit Zweiter Weltkrieg. Ich hab die Faxen dicke mit der Scheiße hier. Um 2 Uhr einen Termin bei SmackDown. Und dann muss ich zu Raw. Riesengroßen Fehler zu verdeutlichen, den ihr gerade begangen habt. Über Jahre hinweg war mein Verhalten größtenteils zuvorkommend. Und nun, völlig unprovoziert, habt ihr unser harmonisches Verhältnis verletzt. Gezwungen, die rechten Stammen von 1000 Sünder von dieser Stadt zu lassen. Ihr möchtet eure Mütter für den Tag eurer Geburt verfluchen. So gehst du, geh!

anderen sein. Nur dass das absolut nichts bringt und dass das absolut nicht geht, weil es die anderen ja schon gibt. Der Tag, an dem das klar war, war für mich der erste Neubeginn. Und heute kann ich sagen, dass ich meine beste Freundin bin. Weißt du, Dinge waren wahr, wenn man sie oft genug sah. Sie oft genug, heute wird ein schöner. Weißt du, Dinge waren wahr, wenn man sie oft genug sah. Sie oft genug, heute wird ein schöner Tag. Komm, wir machen mal das Fenster auf, das Radio laut. Das frischen Wind herein und alle alten Zweifel herauf. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich. Und heute gibt es Grapefruit zum Frühstück. Und all die schönen Dinge auf der Welt, das kann kein Zufall sein. Da hat es Mutter Erde mit uns Menschen ganz schön gut gemeint. Zeit vergeht zu schnell, um den Gedanken Monstern zu verfallen. Und was du von dir hältst, das entscheidest immer du allein. Und Umarmung und Blumen und im Sommer Regen duschen. Guck mal, schwimmen, atmen, lesen, schlafen, Freunde. Und Momentaufnahmen, lieben, lachen, kochen, tanzen, Weihnachten. Wie nice das ist und dann auch noch begreifen, dass du deine eigene Heimat bist. Und dann auch singen und wir beide in der Küche und noch Coldplay. Und vor allem Grapefruit zum Frühstück. Und eins noch mit einem Beinbody so auf zum Orthopäden. Deshalb kannst du ja vielleicht mal mit einem Psychologen reden. Auf den Zweifel, denn du bist nicht alleine hier und alles geht immer weiter so wie wir. Weißt du, Dinge waren wahr, wenn man sie oft genug sah. Wie oft genug, heute wird ein schöner. Weißt du, Dinge waren wahr, wenn man sie oft genug sah. Wie oft genug, heute wird ein schöner Tag. Komm, wir machen mal das Fenster auf, das Radio laut. Zwischen Winter rein und alle alten Zweifel herauf. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich. Und heute gibt es kein Blut zum Frühstück. Weißt du, Dinge waren wahr, wenn man sie oft genug sah. Sie oft genug, heute wird ein schöner. Weißt du, Dinge waren wahr, sie oft genug sah. Sie oft genug, heute ist ein schöner. Hey, komm, komm. Was soll das denn von dir? Baby, ich geh's doch. Christel. Christel. Jetzt geht's. Jetzt geht's mir besser. I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Oh, Crystal Meth und Kokain. Gesicht aufsetzen, wie sonst immer. Ich will sehen, dass ihr etwas fühlt und nicht nur mitspielt. Say little bitch, you can fuck with me, look at you, get out. That's a fact, Cardi B, E, D, L, Trap, soy la mamá. Hit the school, y compra todo lo que quiera comprar. I'm a boss, you a worker, yo a la actitud. Tú estás en sentimiento, yo estoy en dinero. Yo en goceo y tú andas buscando empleo. Te veo, no te saludo, tú no eres de lo mío. Si tú eres un calentón, conmigo tú no das frío. We'll be right back.